Erster ein Lied von Asaf. Gott, der hier spricht. Er ruft die ganze Erde von Osten bis Westen. Zweiter von Zion, dem schönen Berg, kommt Gott mit Licht. Dritter unser Gott kommt. Er schweigt nicht. Ein starkes Feuer geht vor ihm her. Um ihn herum ist ein großer Sturm. Vierter er ruft dem Himmel und der Erde. Er will sein Volk richten. Fünfter sammelt meine treuen Leute. Sie haben einen Vertrag mit mir gemacht. Sie haben Opfer gebracht. Sechster der Himmel zeigt, dass Gott gerecht ist. Denn Gott ist der Richter. Siebter höre, mein Volk, ich will sprechen. Israel, ich will gegen dich reden. Ich bin Gott, dein Gott. Achter ich spreche nicht wegen deiner Opfer mit dir. Deine Brandopfer sind immer vor mir. Neunter ich brauche keine Stiere aus deinem Haus. Auch keine Böcke aus deinen Ställen. Zehnter denn alle Tiere im Wald gehören mir. Auch das Vieh auf den Bergen, tausende davon. Elfter ich kenne alle Vögel auf den Bergen. Ich weiß auch, was sich auf dem Feld bewegt. Zwölfter wenn ich Hunger habe, sage ich es dir nicht. Denn die ganze Welt gehört mir und alles, was darin ist. Dreizehnter esse ich das Fleisch von Stieren? Oder trinke ich das Blut von Böcken? Vierzehnter bringe Gott Dank als Opfer. Dann erfüllst du deine Versprechen an Gott. Fünfzehnten rufe mich an, wenn du in Not bist. Ich will dich retten. Dann sollst du mich loben. Sechzehnter aber zu den schlechten Menschen sagt Gott, warum sprichst du über meine Regeln? Warum sprichst du über meinen Vertrag? Siebzehnter du hast aber meine Lehre. Du ignorierst meine Worte. Achtzehnter wenn du einen Dieb siehst, machst du mit ihm mit. Du bist auch mit Leuten zusammen, die Ehebruch begehen. Neunzehnter du sprichst böse Dinge mit deinem Mund. Deine Zunge plant Betrug. Zwanzigster du sitzt da und sprichst schlecht über deinen Bruder. Du beleidigst den Sohn deiner Mutter. Einundzwanzigster du hast das getan, und ich war still. Du dachtest, ich bin wie du. Aber ich werde dich zur Verantwortung ziehen. Ich werde es dir zeigen. 22. Denkt daran, ihr, die ihr Gott vergesst. Ich kann euch wegnehmen, und niemand kann euch retten. 23. Wer mir Dank opfert, ehrt mich. Wer richtig lebt, dem zeige ich Gottes Rettung.